Die Sendung Recycling. Ich begrüße heute Abend im Studio Hanno und Roger und wir sprechen ein bisschen anhand eines Flyers, der jetzt kursiert, mit einer Einladung zu zwei Veranstaltungen, eine davon schon in der nächsten Woche, heute in einer Woche, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, zur kritischen Theorie. Die beiden Veranstaltungen, um die es geht, zum einen am 16.11., also wie gesagt heute in einer Woche, Detlef Clausen, ein, glaube ich, doch schon sagen zu können, recht renommierter Soziologe. Das Veralten der kritischen Theorie ist Adornos kategorischer Imperativ, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, überholt? Fragezeichen. Das ist wahrscheinlich eine Provokation. Diese Veranstaltung findet statt im Westwerk und in Kooperation der Gruppe Kritikmaximierung mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden und auch dem Westwerk selbst. Im Januar dann eine Veranstaltung mit Gunselin Schmidtner, Integration und sozialer Zerfall zur Aktualität der Dialektik der Aufklärung in der Hamburger Uni, dann diese Veranstaltung. Kritische Theorie, so heißt es in dem Einladungsflyer, entstand seit Mitte der Weimarer Republik als eine an Marx Kritik der politischen Ökonomie orientierte, gleichwohl gegen die Orthodoxie der Arbeiterbewegung argumentierende Denkrichtung. Hanno und Roger, guten Abend. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Zur Entstehung der kritischen Theorie in diesem Zusammenhang vielleicht erst einmal. Die Marxisten dieser Zeit, Marxisten und Marxistinnen, diejenigen, die überlebt haben und dazu sich das Denken bewahrt haben, nach 1918, standen im Laufe der 20er Jahre vor der Fragestellung, was aus dem Projekt im Ganzen eigentlich geworden ist. Nach der Niederlage der Novemberrevolution und nach dem erkennbaren Niedergang der sozialistischen Revolution in Russland oder der Sowjetunion. Ich kann mich so erinnern, noch den einen oder anderen Text gelesen zu haben, wo besonders Horkheimer noch so ganz ursprünglich aus dem Denken des orthodoxen Marxismus gekommen ist und relativ orthodox an Fragestellungen herangegangen ist. Und wenn man dann sich, 30 Jahre später entstanden, die Dialektik der Aufklärung ansieht, dann merkt man schon, dass da so ein Quantensprung stattgefunden hatte, der tatsächlich ja dann auch bis heute in diesem orthodoxen Denken verhafteten nicht nur nicht verstanden wird, sondern auch heftigst bekämpft wird. Vielleicht kann man zur Entstehungsgeschichte, zu den Brüchen Anfang der 20er Jahre so ein bisschen dieses Gespräch beginnen. Ich könnte anfangen, wenn du nicht willst, sage ich dazu was. Man muss zunächst sagen, dass diese Verortung Anfang der kritischen Theorie in den 20er Jahren ja eine Hilfskonstruktion ist. Das heißt, es geht ja da nicht um die objektive Datierbarkeit, dass man also irgendeinen Tag hat, an dem kritische Theorie anfängt und vielleicht dann auch irgendwann einen Tag findet, an dem sie aufhört. Das hat ja Peter Sloterdijk vor einiger Jahren genau sowas gemacht, was das Ende der kritischen Theorie angeht. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber jetzt geht's sozusagen um ein bestimmtes historisches Klima, in dem so etwas wie kritische Theorie überhaupt notwendig wird, beziehungsweise es notwendig wird, einen bestimmten Forschungsansatz als kritische Theorie zu bezeichnen. Das heißt, es nicht mehr ohne weiteres möglich ist, da einfach von zum Beispiel Marxismus zu reden oder auch historischen Materialismus, überhaupt Materialismus und dergleichen. Ich sage das deshalb, weil ich zum Beispiel immer sagen würde, dass die kritische Theorie mit Marx selber anfängt. Und ich glaube, das ist auch durchaus im Sinne Horkheimers oder Marcuses. Mit den beiden Namen kann man diejenigen benennen, die dann tatsächlich dieses Wort als Begriff eingeführt haben, erst 1937 in zwei Aufsätzen, traditionelle und kritische Theorie und Philosophie und kritische Theorie. Heißt, auch in den 20er Jahren war in der Form noch nicht von kritischer Theorie die Rede, im Übrigen auch nicht von großgeschriebener kritischen Theorie. Das etabliert sich dann erst zu einem sogenannten Schulzusammenhang, wie man das dann auch oft bezeichnet, die sogenannte Frankfurter Schule, eigentlich in den Nachkriegsjahrzehnten 50er und 60er Jahre. Ich möchte aber doch was zu diesen 20er Jahren sagen, und Werner, das ist sehr wichtig, woran du erinnert hast, dass wir uns da in der Zeit nach 1918 bewegen. Wichtig natürlich aus zwei Gründen, die du ja auch schon benannt hast. Einmal der Erste Weltkrieg, zum anderen die Revolution in Europa, aber vor allen Dingen die Oktoberrevolution, deren Scheitern respektive Regression in Richtung Stalinismus sich Mitte der 20er Jahre, spätestens nach Lenins Tod, ja ankündigt. Man muss aber, wenn man dann über kritische Theorie redet, auch noch hinzunehmen, generell das, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, geistige Klima der bürgerlichen Gesellschaft, und das heißt auch das geistige Klima bürgerlicher Wissenschaft. Also das heißt, man befindet sich in der Zeit nicht nur konfrontiert mit einer Verhärtung kritischen Denkens auf Seiten der marxistischen Theorie, die sich bemerkbar macht, sowohl in dem, was Stalin dann den Marxismus-Leninismus genannt hat, als auch in gewissen reformistischen Tendenzen über Bernstein und dergleichen oder über den Einfluss auch des Neukantianismus, was erstmal alles gar nicht verkehrt ist, aber doch eben bemerkt werden muss. Es finden aber diese Verhärtungen sich auch überhaupt eben im bürgerlichen Denken. Nur zwei Richtungen seien da als Stichworte genannt, nämlich einmal das, was firmiert unter sogenannter Fundamentalontologie mit dem damals sehr beliebten Martin Heidegger, immer noch ja sehr beliebt, und auf der anderen Seite das, was dann die kritische Theorie selber in Angriff genommen hat als Positivismus. Und das Ganze noch gedeckelt mit einem ohnehin Klima der Regression, was irgendwo zwischen Lebensphilosophie und einfach nur einer mehr oder weniger belanglosen philologischen Forschung sich kenntlich macht. Ich will das erstmal nur als Eckpunkte benennen. Eine Sache noch, um von da aus vielleicht weiter sprechen zu können. Werner, du hast eben das Wort Orthodoxie benannt. Das ist ja ganz bemerkenswert. Eigentlich würden wir ja denken, Orthodoxie ist eben genau das, was kritische Theorie nicht ist. Ein ganz wichtiger Denker, der mal mit zur kritischen Theorie sehr eng gezählt wird, dann aber doch eher außen vor steht oder andere Wege gegangen ist, auch über Adorno und Horkheimer sich selber kritisch geäußert hat, ist Georg Lukács. Und der hat interessanterweise in seinem Buch eine Aufsatzsammlung Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 genau den Marxismus als orthodoxen Marxismus verteidigt. Also der hat eine Orthodoxie gefordert, eigentlich in diesem wörtlichen Sinne, eine Rückkehr also zur Lehre im Sinne einer genauen Beschäftigung mit dem, was sozusagen die Bedingungen waren, unter denen Marx eine bestimmte philosophische Analyse vorgenommen hat, ausgehend von Hegel. Also das, was Lukács da unter orthodoxem Marxismus begreift, ist ein sozusagen philosophisches Projekt, was diese Umkehrwendung, wie Engels das mal bezeichnet hat, dass Marx Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat, also das nochmal im Denken nachzuvollziehen, was das überhaupt heißt. Also dass das eben nicht heißt, bürgerliche Philosophie über Bord zu schmeißen, sondern genau ihr emanzipatorisches und eben auch kritisches Motiv weiterzuführen und eben auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und das heißt, in irgendeiner Weise auf den Boden gesellschaftlicher Praxis zu bringen. Letztes Stichwort, ganz entscheidend für die kritische Theorie, denke ich, ist, und das kommt im Übrigen ja auch letztendlich im Titel hier zu tragen, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, es ist die kritische Theorie immer eine Theorie, in der die Möglichkeit von Praxis, wenn nicht mitgedacht, so doch zumindest problematisiert wird. Ein Moment, an dem man ja anknüpfen könnte, ist, was du, Rogan, gemeint hast, eine Art Gründungsmoment für kritische Theorie als Arbeitszusammenhang. Und weil du schon Lukács genannt hast, wäre da diese erste marxistische Arbeitswoche zu nennen, die finanziert wurde von dem auch späteren finanziert des Instituts für Sozialforschung, an dem kritische Theorie in einer gewissen Art und Weise institutionalisiert wurde, ohne darin beschränkt zu sein, der diese erste marxistische Arbeitswoche auch 1923 oder 24 finanziert hat, wo sich die herausragenden Köpfe des europäischen Marxismus getroffen haben, um über das Theorieproblem, das mit dem Scheitern der sozialistischen Revolution im Ersten Weltkrieg aufgetreten ist, irgendwie fassbar zu machen. Dieser Zusammenhang ist von der Personenkonstellation her ja zerstoben, der ließ sich nicht zusammenbringen. Also eine ganz interessante Person, die am Rande dabei war, ist ja Richard Sorge, Stalins Spion in Tokio, der die Sowjetunion noch vor dem deutschen Angriff 1941 gewarnt hat. Und aber letztendlich, das ist eine ganz randständige Geschichte, aber es sind ganz herausragende Personen, die dort zusammenkommen, aber die sich nicht so zusammenbringen lassen. Das ist ja erst eine Konstellation von Personen, die wirklich der politischen Praxis ganz randständig nur begegnet sind. Also Marcuse war zeitweilig, und zwar ganz kurz, 1918 im Soldatenrat tätig, Löwenthal, soweit ich weiß, auch in Berlin. Aber eigentlich alle anderen zentralen Personen standen dieser direkten Praxis, also der Selbsttätigkeit in der sozialistischen Bewegung relativ fern, sondern kamen als, man könnte sagen, personifizierte Reflexionsinstanzen, bewegten sie sich innerhalb und am Rand der sozialistischen Bewegung, ohne, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, mit dem man in der Gegenwart zu ringen hat, ohne Einfluss zu gewinnen. Wenn wir vielleicht in diese einzelnen, jetzt schon umrissenen Abschnitte mal reingehen, und vielleicht uns so für den ersten Teil der Sendung da auch ein bisschen aufhalten. Zum einen wird schon deutlich, in welcher Gesamtgemengelage, die vielleicht noch ein bisschen ergänzt oder ergänzbar ist, wenn man sich vorstellt, was so im nicht revolutionären Teil der Gesellschaft, also im nicht auf Kommunismus oder Sozialismus gehenden Teil der Gesellschaft, so an Denken vorhanden war. Dieses Denken kreist ja immer um das Erleben und das Erlebnis des Ersten Weltkrieges, die massenhafte Zerstörung, die massenhafte Vernichtung von Menschenleben, was es auch in Kriegen vorher in dieser Weise ja gar nicht gegeben hat, die damit verbundene massenhafte Infragestellung der, wie soll man sagen, also jeglichen Optimismus, um das vielleicht mal so zu sagen, oder jedem, man hat auch bei manchen Autoren den Eindruck, der gesamte Sinn des Lebens ist in dieser Zeit verloren gegangen und es ist durch das Denken der gesamten Gesellschaft hindurch ein Blick auf Gesellschaft und Menschheitsentwicklung, der eigentlich nur katastrophisch ist, der nur dann katastrophisch im Sinne auch von übermäßig heroisch und da gibt's ja diese berühmten Kriegsautoren wie Ernst Jünger, glaube ich, und noch so ein paar andere, auch spätere Autoren des Nationalsozialismus, die in der Zeit angefangen haben, ihr Denken zu formen. Wenn man da in, also ich würde mich gerne einen Moment lang dabei aufhalten und euch so ein bisschen auch befragen nach eurem Blick darauf. Für mich war irgendwann mal deutlich, ja, das war so ein im Denken ein Epochenbruch, der im Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Kann man das so sagen? Sagen kann man das, habe ich ja gerade getan, aber lässt sich das halten? Ja. Gut, dann gibt es eben kein Gespräch dazu. Nein, also ich denke, das lässt sich dahingehend, also du hast es ja richtig beschrieben, unter welchen Aspekten es zu halten ist, dass der Erste Weltkrieg die Vollendung der Katastrophe ist, die im Kapitalismus selbst liegt und dort zum Ausdruck kommt in einer gewissen Form von Totalität unter den damals möglichen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben hier letztlich die Bewegung des Kapitals das erste Mal in der Bewegung als automatisches Subjekt von der Metropole ausgehend sich über den Erdball erstreckend im Imperialismus und dann aber im Zentrum das totale Krisenmoment und den Krieg der führendsten kapitalistischen Nationen gegeneinander, also die vollständige Zerstörung. Und ich denke, das markiert einen absoluten Bruch für diejenigen, die es erfahren wollten und nicht auf irgendeine Art und Weise weitermachen wollten. Und ich denke, dass der Erste Weltkrieg für alle diese relativ jung gewesenen oder zu dem Zeitpunkt relativ jung gewesen und nicht, bis auf Ausnahmen, nicht im Krieg als Soldaten kämpfenden kritischen Theoretiker, die damals eben noch keine waren, absolut prägend gewesen ist. Und auch die noch ja sehr ohnmächtige Forderung von Rosa Luxemburg nach Sozialismus oder Barbarei, die ist im Ersten Weltkrieg entschieden worden, eben davon, dass das europäische Proletariat es nicht geschafft hat, nicht gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Da gibt es aber noch eine andere Dimension, die ich gerne hervorheben möchte. Und die hat, und darüber sollten wir natürlich auch reden, meines Erachtens viel mit der Frage zu tun, was kritische Theorie heute ausmacht, respektive in welcher Weise kritische Theorie Aktualität beanspruchen kann oder beanspruchen sollte. Und das ist die Frage nach dem Subjekt. Und ich möchte das an zwei Punkten zunächst aufnehmen. Hanno hat das eben in der Formulierung benutzt, der Kapitalismus zeigt sich als automatisches Subjekt. Das ist ja erstmal eine diagnostische Formel, aber ich meine, die hat doch was mit der realen Erfahrung gesellschaftlicher Verhältnisse zu tun. Werner, du hast eben gesagt, das Paradigmatische liegt in diesem Sinnverlust oder auch in dem Bewusstsein der bevorstehenden Katastrophe, die in gewisser Weise immer schon da war. Das ist ja erstmal eine sehr bürgerliche Diagnose, also die Problematik, dass die Moderne nicht nur sinnproduzierend ist, sondern auch gleichzeitig sinndestruierend ist, kann man philosophisch, aber auch praktisch seit Mitte des 19. Jahrhunderts nachvollziehen und die berühmten Namen wären auf Seiten der Literatur jemand wie Baudelaire oder auch oder Bergson vielleicht auch und natürlich Nietzsche. Also das ist genau das, was nicht nur in der Lebensphilosophie mündet, sondern überhaupt in dem Versuch, sozusagen unter der Oberfläche der Gesellschaft, die sich eben als sinnlos erweist, doch irgendwas Substanzielles zu entdecken, irgendwas Seiendes, an sich Seiendes, wie auch immer. Bei Heidegger die Frage nach dem Sinn des Seins oder eben überhaupt die Wesensschau bei Husserl und was da nicht alles zukommt. Interessanterweise, nur um das zu verlängern in der Fußnote, auch Lukács greift da eine ähnliche Problematik auf und ist ja da durchaus auch in einer ähnlichen Konstellation wie zum Beispiel Heidegger beeinflusst, etwa auch über Max Weber und diese ganze Frage der Rationalisierung. Diskutiert Lukács ja, wie gewissermaßen zwangsläufig das bürgerliche Bewusstsein gar nicht weiterdenken kann, als soweit, wie es dann eben auch mit seinem Denken gescheitert ist, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, an der Frage des Ding-an-sich-Problems, wie es von Kant überliefert ist. Ja, also das Ding an sich, was man also nicht erkennen kann, das erklärt Lukács eben gewissermaßen notwendig für ein idealistisch-bürgerliches Denken und versucht ja genau da eine praxistheoretische Wendung reinzubringen, in dem der Zugang zur Welt eben nicht allein theoretischer Natur ist. Dieses Buch von Lukács, ich komme da jetzt auf den zweiten Aspekt, heißt Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dieser Begriff Klassenbewusstsein ist damit eigentlich erst in die marxistische Theorie gekommen. Den gab es nicht vorher so. Bei Marx zum Beispiel taucht Klassenbewusstsein nicht auf. Aber bei Lenin. Bei Lenin ja, aber sozusagen den zum Problembegriff gemacht zu haben, ist schon, kann man sagen, Lukács Verdienst, nämlich zum Problembegriff dahingehend, dass überhaupt mal gefragt wurde, und das war ja das theoretische Problem, was sich angesichts einer gescheiterten revolutionären Praxis gezeigt hat, wieso machen Menschen, obwohl A, die Umstände soweit sind und B, eigentlich auch eben das Bewusstsein soweit sein müsste, keine Revolution? Also wieso, es passiert genau das Gegenteil, tun Menschen alles dafür, dass Zustände, wie sie nun mal so schlecht sind, nicht nur aufrechterhalten werden, sondern eigentlich immer schlimmer werden. Dieses Bewusstsein zu kollektivieren und dann eben vom Klassenbewusstsein zu sprechen, ist der eine Weg. Der andere Weg führt zur Individualisierung des Bewusstseins, der gleichsam auch hochbedeutend ist für die kritische Theorie, nämlich letztendlich zur Frage der, sagen wir mal, der Psychologie, zur Frage, wie diese Linie Sein-Bewusstsein noch ergänzt oder durchbrochen wird durch das, was Sigmund Freud entdeckt als das Unbewusste. Übrigens, auch bei Freud haben wir die Problematisierung des Sinns, aber genau umgekehrt, dass Freud sagt, alle Regungen des Unbewussten sind sinnhaft und es kommt darauf an, sie zu deuten. Das wäre auch zu übernehmen für einen völlig anderen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse in den 20er Jahren, nämlich eben, dass so etwas wie Deutung von Gesellschaft, von sozialen Verhältnissen immer schon nur eine kritische Deutung sein kann, immer schon eine Sinnproduktion sein muss, immer schon der Versuch sein muss, in der Interpretation eigentlich Verhältnisse schon zu ändern oder zumindest als Änderungsmögliche zu denken. Also man kann sagen, dass sich da diese 11. Feuerbach-These, bisher haben die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, gewissermaßen zusammengezogen wird. Nochmal diese Formulierung automatisches Subjekt. Das ist ja die entscheidende Erfahrung für die bürgerliche Klasse gewesen, ob man die jetzt bewusst reflektiert hat oder nicht. Im 19. Jahrhundert hat das Bürgertum sich als geschichtliches Subjekt gesetzt. Eben nicht als automatisches Subjekt, sondern als je individuelles Subjekt, freier Unternehmergeist, Liberalität, meinetwegen auch Menschenrechte und so weiter, und ist damit gescheitert. Und jetzt zeigt sich, dass in der Tat es Kollektivsubjekte gibt, die heißen aber nicht Gott oder Geschichte oder Freiheit oder Demokratie oder wie auch immer. und auch nicht Unternehmergeist und Marktwirtschaft, sondern die liegen in der Strukturlogik dieser Gesellschaft, nämlich im Kapital begründet. Und genau das macht es ja so prekär, dass wir es A mit einem Subjekt zu tun haben, aber B mit einem automatischen Subjekt, über das eigentlich die lebendigen Subjekte gar nicht verfügen können. Und das macht es aber auch so, das macht es zu einer so wichtigen Aufgabe für die kritische Theorie, jetzt zu fragen, wie man A, dieses automatische Subjekt gewissermaßen abstellen kann und wirklich ein historisches Subjekt einsetzen kann und wer dieses historische Subjekt ist. Eine Formulierung noch, wir reden ja hier über Erfahrung. Ganz entscheidend gehört dazu, meine ich, für genau diesen Bruch, Werner, den du danach gefragt hast oder auch schon gekennzeichnet hast, dass sich in den 20er Jahren zeigt, die Grundkategorien des bürgerlichen Selbstverständnisses, wo ja zum Beispiel sowas wie Subjekt zugehört, sind völlig außer Kraft gesetzt. Und dazu gehört sowas Fundamentales wie überhaupt die Fähigkeit, Erfahrung machen zu können. Also das heißt, die Paradoxie, auf der einen Seite eine katastrophische Erfahrung, auf der anderen Seite ein Bewusstsein davon zu gewinnen, dass man eigentlich mit seiner Erfahrungsmöglichkeit vor dem, was die Katastrophe ist, scheitert. Gleichwohl ist das aber ja immer, wenn wir über die 20er Jahre reden, im Spiegel begriffen, zu dem, was die 20er Jahre nämlich auch sind, der Beginn der Konsumgesellschaft. Also diese Formel Sozialismus oder Barbarei scheint sich ja auch für einen Großteil der Menschen in den Metropolen, der Angestellten nämlich, in ganz anderer Weise darzustellen, nämlich dass scheinbar doch, wenn man es denn nur darauf anlegt, der Kapitalismus in der Lage wäre, ein massenhaftes Glück über den Konsum zu erzeugen. Und auch das ist neu. Und auch das steht sozusagen als extrem im Spannungsverhältnis zur drohenden Katastrophe, deren tatsächliches Ausmaß ja dann erst in den 30er, 40er Jahren offenbar wird. Rosa Luxemburg hat irgendwo so 1906, die war übrigens nicht nur Lenin, sondern auch Rosa Luxemburg, eine, die das Subjekt sozusagen formen wollte, deren Ansatz so gewesen ist, Klassenbewusstsein entsteht im Handeln des Proletariats. Das Proletariat wird von der Klasse an sich, also von einer völlig unkenntlichen Schar von Menschen, die morgens in die Fabriktore wandern und abends irgendwann wieder raus, durch politisches Handeln und durch politische Bildung zur Klasse für sich. Also eine selbstbewusste politische Klasse. Das war verknüpft an so Formulierungen und Praktiken, die so gesagt haben, wir führen ökonomische Kämpfe, wir führen politische Kämpfe und wir führen ideologische Kämpfe. Wir bilden das Proletariat, wir bilden uns. Wir haben Parteien, die Sozialdemokratie damals in Deutschland mit revolutionärem Anspruch. Wir haben dazu jetzt gerade zufällig in der letzten Woche auch in einer Recycling-Sendung das uns auch nochmal ein bisschen genauer angesehen und man weiß, dass es nicht so so glänzt, wie das jetzt gerade klingt. Aber der Anspruch war da, Rosa Luxemburg hat zum Beispiel so um 1906 rum formuliert, dass die Zeiten, in denen so dieses rigide Organisationsmoment dafür, dass das Zentrale sei, möglicherweise durch sind und dass man jetzt mehr darauf setzen könnte, die spontanen Aufstände und Regungen des Proletariats wahrzunehmen und auch wahrzunehmen im Sinne von vorbereitenden großen sozialen Auseinandersetzungen. Das mündete bei ihr in die politische Forderung, programmatische Forderung kann man sagen, nach dem politischen Generalstreik. Mit dieser Forderung ist sie so gegen 1910 in der deutschen Sozialdemokratie unterlegen. Weil, so dann der Erklärungsansatz, sich die politischen Organisationen des Proletariats und das ist so ein kleiner Schwenk auch auf diese Konsumgeschichte, die in den 20er Jahren, glaube ich, dann tatsächlich breit zur Entfaltung gekommen ist, aber auch da schon eine bestimmte Wirksamkeit hatte, Stichwort Angestellte, Unterscheidung Angestellte und Lohnarbeiter und Arbeiterinnen, weil es Erscheinungen gab, dass sich die Arbeiterklasse an sich differenzierte nach ökonomischen Interessen das politische Bewusstsein jeweils dort aufhörte, wo die ökonomischen Interessen Überhand gewonnen haben, also ganz platt formuliert. Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, dass ich denke, dass die Auseinandersetzung um Subjektbildung aus meiner Sicht schon intensive waren und sozusagen jetzt für uns heute noch nachlesbar in den Auseinandersetzungen um die unterschiedlichen Wege der unterschiedlichen Sozialdemokratien in den verschiedenen Ländern. Um von Rosa Luxemburg nochmal einen Bogen dann darüber zu schlagen, in der Frage nach dem Subjekt, sind es ja zwei Dinge, die eben auch die, um das nochmal zu sagen, die Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik kennzeichnen, dass die Spontaneität der Massen gescheitert ist in allen Aufständen, die es gegeben hat in Westeuropa 1918-19. Einzig dort, wo es erfolgreich war, war die Sowjetunion, wo niemand wirklich damit gerechnet hat, wo die bolschewistische Partei irgendwie die Massen oder Bauernarbeiter in der Sowjetunion zum Sieg geführt hat, in einem langjährigen Bürgerkrieg, der bis Mitte der 20er Jahre andauerte. So, das heißt, das spontane Moment hat sich zumindest für die optimistische Theorie erledigt, ohne dass kritische Theorie eine Insistenz darauf verlieren würde, zu sagen, es geht um eine Bewahrung der Erinnerung daran, an dieses spontane Moment. Das andere, was mit dem Bolschewismus verknüpft ist, ist ja die Bürokratisierung des Proletariats, das heißt die Erledigung des revolutionären Moments in der Arbeiterbewegung durch die bolschewistische Partei selber und ihre Organe und Institutionen. Das Ganze zu konstatieren, war aber für den Personenkreis, über den wir reden, also kritische Theorie, kritische Theoretiker, ein relativ langer Prozess dahingehend, dass erst, dass es konstatiert wurde, ohne öffentlich zu werden, aber in dem institutsinternen Kreis mit der sogenannten Angestellten- oder Arbeiter- und Angestelltenstudie, die Erich Fromm geleitet hat in den Anfang der 30er Jahre, deren Ergebnis für eine Hoffnung oder auf ein Setzen auf die Arbeiterklasse in Deutschland im Falle einer Konfrontation mit dem Nationalsozialismus als Herrschaftssystem diese Hoffnung restlos widerlegt hat, restlos untergraben hat, dahingehend, dass selbst die Arbeiterklasse eben von diesem verdinglichten Moment getroffen worden ist und konformistisch wurde. Zwar nicht unbedingt in der Form der politischen Äußerungen, die äußerst radikal gewesen sind und zum Teil äußerst schrill und man kennt es ja. Sondern in der Frage nach der Grundstruktur des proletarischen Subjektes als eins, das Resistenzkraft besitzt, gegen den Konformitätsdruck der bürgerlichen Gesellschaft, wie die Gefahr des Faschismus, dem Widerstand entgegengesetzt werden muss. Und die Konsequenz aus dieser Studie war letztlich, dass Max Horkheimer als Direktor des Instituts in Frankfurt die Auswanderung vorbereitet hat. Das heißt, eine Filiale in Genf gegründet hat, wohin alle Gelder und Institutsmittel transferiert wurden, wo dann 1933 den Nationalsozialisten keinen Schlag mehr oder keinen so harten Schlag gegen das Institut tun könnten. Und fast alle kritischen Theoretiker, die natürlich als zuerst als Marxisten und dann als Juden verfolgt wurden, fast alle es zumindest erstmal 1933 aus Deutschland herausgeschafft haben. Ja, womit so en passant gerade mal so 15 Jahre abgehandelt worden sind. Von wann war die Studie von Erich Fromm, die aber dann Angestelltenstudie? 31, wenn ich mich richtig erinnere, wurde sie konzipiert als Studie des Instituts. Es wurden Fragebogen ausgeteilt. Es gab einen relativ klaren Rücklauf, aber die Ergebnisse waren institutsintern so schlagend, dass man nicht darüber hinweggehen konnte. Soweit ich weiß, ist sie nicht publiziert worden, sondern auch erst nach Fromms Tod als eigenständiger Band, der nicht in der Fromm-Gesamtausgabe enthalten ist, sondern als Arbeiter und Angestellter am Vorabend des Dritten Reichs. Gehört halt in eine Form des fachlichen Bereichs kritischer Theorie, die ja der Idee oder dem Gedanken nachgegangen sind, philosophische Kritik zu verbinden mit Sozialforschung, mit dem Versuch, das, was es an kritischen Moment gibt, empirisch zu begründen. Und dies war die erste Studie, die sie noch in Deutschland machen konnten. Danach gab es vier weitere. Einmal die große Studie über Autorität und Familie, die sie in der Schweiz konzipiert haben, Frankreich herausgebracht, und es war ein Zwischenstadium, wo sie in die USA ausgewandert sind, was die Eintrittskarte in die akademische Welt in den USA gewesen ist, die dort empirische Sozialforschung aus Europa haben wollen. Dann gab es in den 40er Jahren eine große Studie in den USA, die Studies in Prejudice, die vom American Jewish Committee bezahlt wurden, wo es um die Frage der antisemitischen Einstellungen der amerikanischen Arbeiterklasse und der amerikanischen Bevölkerung ging, wovon ja ein Teil der autoritäre Charakter noch separat veröffentlicht wurde, oder der in Deutschland dann unter Adornos Namen eine große relative Berühmtheit erlangte. Und die vierte Studie, die mir jetzt ad hoc einfällt, ist das sogenannte Gruppenexperiment, das nach der Rückkehr des Instituts nach Frankfurt auch angestellt worden ist. Und das war auch die Frage der Autoritätsfähigkeit der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die soweit, wenn ich bin da auch sehr froh, wenn ich korrigiert werde, nicht veröffentlicht worden ist zum Zeitpunkt ihres Entstehens, also als das Resultat der Studie vorlag, sondern erst relativ Jahre später. Okay, ich würde auch sagen, wir sollten jetzt nochmal verschiedene Werke sozusagen, die dann entstanden sind, die allesamt so ein bisschen in der Breite den Bruch verdeutlichen, vorstellen. Davor würde ich gerne das, was du als Scheitern der Spontan, der Spontanmomente festgestellt hast, nochmal in Richtung Lukács erweitern wollen, weil ich mir natürlich die Frage stelle, wie welchen Sinn sozusagen, wieder das Wort Sinn, dort Lukács nochmal in dieser Fundamentierung der Orthodoxie sozusagen gesehen hat, ob er nachholend sozusagen gemeint haben könnte, dann doch durch ledigliche Anstrengungen des Geistes dann diese Subjektbildung wie soll man sagen, also mehr oder weniger sogar erzwingen zu können. Ich glaube, da gibt es immer wieder mal so ein paar Anhaltspunkte in dieser Richtung. Also so eine Art fast klerikale Verkündung, mit der dann ein politischer Bruch herbeigeführt werden sollte. Kann man das so einordnen oder was taucht da als Begründungsmoment auf, Roger? Kann ich das ein bisschen umdrehen? Und zwar hat mir der Sprung, der ja nicht 15 Jahre war, aber doch so ein kleiner Zeitsprung, eigentlich ganz gut gefallen, weil ich doch gerne darauf drängen möchte, dass wir irgendwann mal 2010 und dann auch bei der Veranstaltung nächste Woche landen in der Thematik, die wir diskutieren. Nämlich, glaube ich, kann man das Motiv, was Hanno ja sehr schön ausgeführt hat, noch einmal versuchen, aus dieser Lukács-Perspektive klarer zu fassen. Der gemeinsame Begriff ist da erstmal nicht Spontanität, auf den ich aber gleich zu sprechen komme, sondern Verdinglichung. Das, was Lukács vorlegt, Anfang der 20er Jahre, ist ja eine, wenn nicht philosophische Studie, so doch zumindest eine aus der Philosophie kommende Studie, die versucht, den Marxismus auf eine begriffliche Basis zu stellen. Also nicht einfach, Werner, wie du das immer so schön sagst, Zettelkasten-Marxismus zu praktizieren, sondern Orthodoxie eben im Sinne eines reflektierten Marxismus, der mit eben auch Reflexionsbegriffen arbeitet. Ein Begriff wie konkrete Totalität gehört auch dazu. Und zwar immer als Problem, nämlich immer die Frage, die wir auch vorhin ganz kurz mal angerissen hatten, die Gesellschaft ist was Ganzes, ja, der Hegelsatz, das Wahre ist das Ganze, aber gleichzeitig muss man erkennen, gerade auch in der kritischen Forschung, dass sich diese Totalität der Gesellschaft dem Erkenntnis entzieht. Bei Lukács führt das zurück eben auf dann doch einen sehr an Hegel orientierten Marxismus, auch in der Hinsicht, dass da eben Begriffe als Begriffe gefasst werden. Und dieser, auch wenn Lukács eben von konkreter Totalität spricht, dieser Begriff der Verdinglichung bleibt auch gebunden an die Figur des Klassenbewusstseins, relativ abstrakt. Und wenn man so will, ist genau das, was Fromm, und ich habe jetzt leider den Vornamen von der Frau vergessen, Helene Weiß, die auch an dieser Studie beteiligt war, was die also da in der Studie Hilde Weiß, Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches gemacht haben, ist ja, dass sie sozusagen diese Figur der Verdinglichung konkretisiert haben im Alltagsbewusstsein der Arbeiter und Angestellten. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Es ging ja da nicht um Fragen wie, sind Sie eigentlich verdinglicht, ja oder nein, oder wie viel Marx haben Sie gelesen und wollen Sie nächste Woche die Revolution machen, sondern eben um Fragen, die ähnlich wie denn auch die Studien zum autoritären Charakter funktioniert haben, überhaupt erstmal untersuchen, wie sind denn so grundsätzliche Einstellungen im Alltag? Wie ist das Frauenbild? Wie kann es sein, dass ein männlicher Genosse, der ganz klar in der KPD das Parteibuch rauf und runter zitieren kann, sich alles andere als, wie man das auch immer definieren will, kommunistisch gegenüber Frauen und Kindern verhält? Wie kann es sein, dass dann eben Strukturen der Autorität da sind, auch wenn das erklärte Ziel sowas wie eine freie Gesellschaft ist? Gemessen an Alltagsbewusstsein und dann eben auch Alltagshandeln. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend, wenn man jetzt diesen Begriff der Spontanität reinbringt, weil wir nicht vergessen dürfen, das, was der Kapitalismus in den 20er Jahren vollzieht, auch schon aus der Logik heraus, mit der der Erste Weltkrieg bestritten wurde, ist eine tatsächliche Versachlichung der Verhältnisse, ist eine enorme Standardisierung gesellschaftlicher Strukturen, eine Stereotypisierung, eine Funktionalisierung und eben genau das, was als Zweckrationalisierung bezeichnet wurde. Technologische Rationalität ist das, wie Herbert Marcuse das später nennt, 1941, und Horkheimer spricht von instrumenteller Vernunft. Das ist sozusagen die Logik, die sich durchsetzt, nicht nur auf einer abstrakten Ebene unterschwellig, sondern, wie es so schön heißt, die Widersprüche sind nicht mehr hinter den Rücken der Menschen, sondern sie gehen unmittelbar durch die Menschen hindurch. Eine Logik, die sich auch ausprägt im Bewusstsein der Einzelnen. Da ist also für Spontanität überhaupt kein Raum, es sei denn, man will in die Psychiatrie kommen. Also so hat es Marcuse ja sehr schön dargestellt. In dieser Gesellschaft, und da ist man im Prinzip auch schon in der nationalsozialistischen Gesellschaft, und man muss zumindest sagen, von der Struktur auch zum Teil in der US-amerikanischen des New Deal, in dieser Gesellschaft ist ein spontanes Handeln nur noch möglich als ein abweichendes Handeln, was sozusagen, ein Wort, was ja derzeit sehr in der Debatte ist, desintegriert und rauswirft aus der Gesellschaft. Sehr schön. Damit sind wir nämlich wieder bei Rosa Luxemburg und 1906. Die hat nämlich genau das aufgegriffen. Ich war ja noch nicht fertig. Ja. Das ist ja das Schöne. Okay. Ne? Das Schöne nämlich, jetzt tatsächlich mal einen großen Sprung zu wagen. Ich weiß, wir müssen gleich zurückkommen. Ich würde ungern bis 1906 zurück zu Rosa Luxemburg, aber wenn du Wert drauf legst, zumindest müssen wir natürlich zurückkommen zu dem, was als Zivilisationsbruch bezeichnet wird. Ich würde aber tatsächlich einmal kurz vorschießen in die 60er Jahre. Nämlich meine ich, dass man da sehen kann, und auch das ein weiterer Bruch in der Entwicklung der kritischen Theorie, wie überhaupt der Gesellschaftstheorie, dass man da sehen kann, dass es im Bewusstsein, was ja da wieder aufgenommen wird, dass die Arbeiterklasse nicht das revolutionäre Subjekt stellt, eine Neuformierung von politischer Bewegung gibt, die auch einen neuen Begriff von Spontanität hat, respektive überhaupt einen Begriff von Spontanität aktualisiert. Also die politischen Bewegungen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wie immer man die auch dann konkret politisch einschätzen mag, zeigen genau das. Und das scheint mir sehr wesentlich zu sein für die Frage, also für eine erste Annäherung an die Frage der Aktualität kritischer Theorie. Denn Werner, ohne dich da begrenzen zu wollen, die theoretische Erörterung einer Genese der kritischen Theorie ist ja gut und richtig, aber wir müssen ja immer uns vor Augen führen, was das für eine heutige kritische Theorie bedeutet, wenn man nicht einfach nur Ahnforschung betreiben will, nämlich einmal mehr vor dem Hintergrund, wenn kritische Theorie, was heißt denn das für die Praxis? Und da hattest du ja gerade auch einen ziemlich wichtigen Hinweis en passant, nämlich den, dass Ausbrüche eigentlich nur um den Preis des abweichenden Verhaltens möglich sind, was ja weiterführt, dass die Handelnden sich dessen bewusst sein müssen, dass sie sich in dem Sinne auch zu organisieren haben, wenn sie darin nicht untergehen wollen, denn das wird schärfstens sanktioniert. Etc. etc. Also ich bin da schon ganz zuversichtlich, dass wir die Kurve sehr gut kriegen, um dann auch zu diesen Veranstaltungen dann vielleicht jetzt kommen zu können. Kleine Bitte vielleicht noch zwischendurch. Vielleicht schaffe ich das jetzt in zwei Sätzen. Es ist eben so, die kritische Theorie, die sogenannte Frankfurter Schule, alles was darum herum war, dann in den späteren 30er und 40er Jahren, hat insgesamt ein umfangreiches Werk geschaffen. Das sind nicht nur zwei, drei Bände von Adorno und Horkheimer. Ne? Dazu gehören Neumann und einige andere, die explizit auf hohem Niveau die Struktur der Gesellschaft in den 30er Jahren dann auch theoretisch erfasst und ausgearbeitet haben. Volksstaat und ähnliches, das in der Zeit dann entstanden ist. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, weil mittlerweile ja in Teilen der Linken ganz offen dazu übergegangen worden ist, wie soll man sagen, in Flugblättern und Pamphleten, Internetveröffentlichungen, die Frankfurter Schule in einer Weise zu diffamieren, die wo man das Gefühl hat, dass was vor 2 Jahren vielleicht noch ein kleiner anti-intellektueller Kern war in der Linken, sich jetzt auch ein bisschen verbreitet und damit droht so eine Re-Stalinisierung auf breiterer Front. Deswegen halte ich das für wichtig, das nochmal im Gesamtkontext auch darzustellen. Aber tatsächlich, Roger, ich gebe nach, wir müssen das abschließen, wir müssen dann schnell, damit wir dafür Zeit haben, zu den Veranstaltungen kommen. In der Tradition der Frankfurter Schule darf man Detlef Clausen verorten, glaube ich. Das, glaube ich, nimmt er für sich möglicherweise auch in Anspruch, halte ich jedenfalls für denkbar. Wie ist jetzt diese Veranstaltung entstanden als Gedanke? Warum diese Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt? Warum nicht zu diesem Zeitpunkt? Warum diese Veranstaltung? Achso, das war jetzt die Gegenfrage. Also ich denke, es gibt immer gute Gründe. Erstens etwas wie Theoriearbeit oder theoretische Reflexionen anzustellen, was sich jetzt so privatisiert anhört, aber in der öffentlichen Art und Weise halte ich es für immer sinnvoll. Und ich denke auch, dass die Frage nach der Aktualität kritischer Theorie ihre Geltung hat dahingehend, dass sie ja tendenziell eher als toter Hund behandelt wird. Das ist ein theoriegeschichtlicher Strang, zu sagen, es gibt einen Reflexionsmoment oder es gibt eine Form von Gesellschaftstheorie, die kritisch ist, die beinhaltet in negativer Weise ein utopisches Moment, das heißt die Überwindung der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die es aber nicht als Programmentwurf gibt, sondern nur in der Form der Kritik, und zwar der Kritik des kategorialen gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem man sich befindet. Das klingt erstmal relativ formal, ist aber wesentlich verknüpft mit Inhaltlichem, wo dann der Titel der Veranstaltung, das Auschwitz sich noch einmal sei, ins Spiel kommt, unter der Fragestellung, dass man sagen könnte, vor einem rein historischen oder rein historisierenden Bewusstseins ist gar keine Frage. Das Auschwitz wird als Auschwitz nicht nochmal stattfinden. Aber dennoch bestehen die gesellschaftlichen, also das heißt als Ort in Polen, der umverwandelt wird in eine Todesfabrik. Aber die Frage nach der Gültigkeit und des konstitutiven Moments von Auschwitz für die heutige Welt, zum einen dahingehend, das ist diese heutige Welt im Kern und grundsätzlich vorstrukturiert und den Rahmen bedingt, als auch, dass die generellen gesellschaftlichen Verhältnisse, die Auschwitz möglich gemacht haben, ungebrochen fortexistieren. Und das heißt, dass Auschwitz sich noch einmal sei, ist wörtlich und auch nicht wörtlich zu nehmen. Es beinhaltet auch die Frage nach der Form der Erinnerung an Auschwitz. Also, um es etwas plastischer zu machen, in einer Form, die es auch in der Linken relativ weitreichend gibt, ohne darauf lange eingehen zu wollen, dass das historische Faktum Auschwitz als Ort in Polen, der verwandelt wird in eine Todesfabrik. Damit kennt man sich in absoluter Weise aus. Das ist verdammungswürdig, die Faschisten müssen geschlagen werden. Das ist alles richtig. Nur das historische Ereignis wird isoliert als das Ding in der Vergangenheit, was bis 1945 existiert hat, und von der Gegenwart abgetrennt. Und das heißt, man reproduziert eine Form der Verdinglichung des Bewusstseins anhand dessen, was Dandina, der auch in diesen Kreis der jüngeren kritischen Theoretiker gehört, als Zivilisationsbruch benannt worden ist. Und zwar einer, der noch tiefer, noch radikaler, noch wesentlicher ist, als der Erste Weltkrieg gewesen ist. Und das wären die zwei Parameter, unter denen diese Veranstaltung ihren gewissen Sinn gewinnt. Und natürlich, nein, lassen wir es so. Okay. Naja, ich würde sagen, der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkrieges wird sozusagen der ganzen Gesellschaft bewusst. Der Zivilisationsbruch Auschwitz wird vom überwiegenden Teil der Gesellschaft verdrängt. Als solcher. Das bestenfalls ist es ein verdammungswürdiges Verbrechen. Aber in dem Moment, wo ein gesellschaftlicher Zusammenhang zur Debatte stünde, nämlich wie ist Auschwitz aus dem Volk heraus möglich geworden, wird das Unbewusste im Moment stark, dieses Unbewusste, oh nein, diese Frage darf ich nicht stellen, dann versinke ich in dem mitschuldig geworden zu sein. Also das wäre eine Fragestellung, mit der ich von heute, in der heutigen aktuellen deutschen Lage in eine solche Veranstaltung gehen würde. Deutschland. Sartre hat also in Frankreich kurz nach dem Fall oder nach der Befreiung Parises, nur kurz 1944, ja seine Überlegung zur Judenfrage geschrieben und dort festgehalten, dass es eine Art von Schuld von einem jeden Einzelnen gibt, weil er in diesem weltgesellschaftlichen Zusammenhang gelebt hat, der Auschwitz möglich gemacht hat. Also die Frage der Schuld ist ein aktueller, durch Bußerituale irgendwie kathartisch durchlebt und revidiert werden kann. Und was wesentlich damit zusammenhängt, ist, dass jegliches Sinnmoment aus der Welt gewischt ist. Also die Frage nach dem Sinn zu stellen, heißt, die Grenzen von Sinnhaftigkeit einer Welt auch nach Auschwitz erkennen zu können. Und dass alle Momente der Sinnstiftung, wie sie auch im Realsozialismus dann stattgefunden haben, mit dem Heroismus der arbeitenden Klasse oder des Widerstands der Kommunisten, den es ja auch massenhaft gegeben hat gegen die Nazis, damit zu legitimieren, dass man jetzt die DDR aufbaut oder den Warschauer Pakt noch dichter schließt und Abweichler noch härter bestraft. Genauso wie auf westlicher Seite dann die Gründung der BRD als demokratischem Gemeinwesen aus den Aschen der Vernichtungslager eben auch, und das ist aber ein neueres Phänomen, eben aus den Aschen der Vernichtungslager auch als sinnstiftendes Moment Auschwitz verdinglicht und als historisches Todesfaktum in die Geschichtsbücher verdammt und in die Rituale der Gedenktage, wie heute ja am 9. November einer ist. Ja. Arno, entschuldige, dass ich dich... Es macht mir gerade den Eindruck, ich unterbreche dich, weil du das M noch... ich möchte eigentlich auf den ersten Punkt dann hier zum Schluss der Sendung nochmal besonders kommen, nämlich diese Schuldhaftigkeit aller als Verdrängungsmoment macht die Aktualität von Auschwitz als mögliche, immer wieder noch mögliche Gefahr so deutlich aus meiner Sicht. Also macht sie so präsent, weil dieses Ausmaß von Schuld, welches über Generationen auch weitergegeben wird, auch im Unbewussten weitergegeben wird, dieses Ausmaß von Schuld und die Verweigerung, dort in eine Auseinandersetzung zu treten, erzwingt die Verdrängung und das Verdrängte kehrt zurück. Ja, wie man ja zum 9. November 69, 67 gesehen hat, mit der Bombe, die deutsche Antiimperialisten zur Gedenkveranstaltung in der Berliner jüdischen Gemeinde. Aber die Gefahr ist noch viel größer, ne? Also so ein paar Anti-Imps So, was sollen die schon machen? Die Gefahr ist viel größer. Es kann in einem in einer neuen Entfesselung immer latent wieder möglich sein. Oder bestimmten historischen und politischen Konstellationen halt. Deswegen glaube ich, macht für mich, oder das wäre für mich so eine Erwartung, gerade an den Autor oder den Referenten der ersten Veranstaltung, dass dieses Moment, was er immer so stark gemacht hat, ne, alles Denken darauf einzurichten, dass es sich nicht wiederhole. Dass, und handeln. Alles Denken und Handeln. Okay. So einzurichten, dass Auschwitz. Das wäre für mich halt die große Erwartung an diese Veranstaltung, dort nochmal eine Perspektive auch angeboten zu bekommen, in der dann nicht nur ich sozusagen in dieser Richtung gefordert wäre, sondern wo sich das politisch auch Ansätze ergeben könnten, sich das politisch zu verbreitern ließe. So. Ja, wir werden das sehen. Also ich glaube, kann spannende Diskussionen und entwickeln. Ich glaube, Clausen ist ein guter Autor dafür. Oder ein guter Redner, ein guter jemand, der etwas zu sagen hat. Hm. Um okay. Auf den Dienstag einzugehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir können gerne überziehen. Dann haben wir mehr Zeit. Sonst wären wir jetzt am Ende der Sendung. Ich hätte sonst jetzt nochmal auf die Veranstaltungstermine hingewiesen. Aber gerne, Roger, auch noch Ergänzendes von dir. Weil wir haben jetzt etwas gemacht, was ein bisschen paradox anmutet. Nämlich haben wir ja sehr viel geredet über die eventuellen Entstehungsbedingungen der kritischen Theorie. Haben eigentlich kaum geredet über dann doch die kritische Theorie im engeren Sinne, worauf sich ja auch die beiden Referenten beziehen. Zumindest namentlich ist bei Clausen Adorno angesprochen und bei Schmidtner ist es Adorno und Horkheimer mit der Dialektik der Aufklärung. Wir sind dabei, die beiden Referenten zuzuordnen einer jüngeren Generation von kritischer Theorie und so jung sind die auch nicht mehr. Ne? Also das ist ja nicht so eine Fackel, die irgendwie weitergegeben wird von Generation zu Generation, sondern das ist ein Theorieprojekt, was sich aus der Notwendigkeit der Sache ergibt. Also das heißt, eigentlich braucht man nicht irgendeine Referenz, wo man sich darauf berufen kann, zum Beispiel bei Adorno oder Horkheimer studiert zu haben, sondern, also um das so ein bisschen zynisch zu sagen, die kritische Theorie wird durch die Geschichte, zum Beispiel durch Auschwitz, gerechtfertigt. Ich wollte nämlich noch genau dazu was sagen, Hanno hat da ja auch schon Wert drauf gelegt, Denken und Handeln so einzurichten, was das bedeutet, respektive bedeuten könnte, ohne da was von diesem Vortrag vorwegzunehmen, wo ich nicht weiß, wie Clausen das begründet oder diskutieren wird. Nur nochmal ein paar Stichpunkte, weil das ja schon interessant ist. Du hast das, Werner, am Anfang gesagt, Clausen formuliert seine Überschrift als Provokation. Ja, ist dieser Satz, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich überholt. Das ist eine Provokation, die sich ja durch Auschwitz selber ergibt. Also beziehungsweise durch den Umgang mit Auschwitz. Nicht? Das landläufige, in Anführungszeichen, Argument ist ja, Auschwitz ist jetzt so lange her, das geht uns nichts mehr an. In dem Kontext wird ja überhaupt interessant, dass wir es hier mit dem kategorischen Imperativ zu tun haben. Also das ist ja eine Formel philosophisch von Kant in die Welt gesetzt. In verschiedenen Fassungen gibt es das bei Kant. Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zum allgemeinen Gesetz werden könne. Da würde niemand sagen, das ist überholt. Man könnte sagen, es ist falsch oder nicht gut argumentiert oder wie auch immer, gibt es andere Theorien, die da irgendwie Einwände haben. Aber niemand käme auf die Idee, diesen kategorischen Imperativ, gerade weil er ein kategorischer imperativ ist und nicht, was Kants Gegenmodell ist, ein hypothetischer Iterativ, den also für überholt zu erklären, weil das alles schon vor 200 Jahren passiert ist. Dann gibt es den kategorischen Imperativ in der Fassung von Marx, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein geknechtetes, entrechtetes und erniedrigtes Wesen ist, mehr oder weniger wörtlich. Auch da würde man nicht von überholt reden, es sei denn, es wären tatsächlich gesellschaftliche Verhältnisse eingerichtet, in denen der Mensch eben nicht mehr als erniedrigtes und geknechtetes Wesen lebt. Dass Auschwitz in der Logik der Geschichte sich auf ein singuläres Ereignis der Vergangenheit reduziert, was sozusagen durch eine gewisse historische Halbwertszeit dann irgendwann mal vorbei ist, gehört ja mit zu dieser Logik, die eben genau diesen Zivilisationsbruch kennzeichnet. Und dann nämlich zu sagen, dass es nicht einfach darum geht, in irgendeiner Weise eine Gedenkkultur einzurichten oder Auschwitz eine bestimmte Stellung zu geben im Schulunterricht oder im Allgemeinbewusstsein oder im Fernsehprogramm, im Bildungsauftrag, hier und da mal so ein bisschen Geschichtsaufklärung zu betreiben, sondern eben ohne dass man sozusagen permanent an die Leichenberge und die Schornsteine denkt, davon eigentlich ganz unabhängig ein Denken und Handeln einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Das heißt ja eben nicht, dass man permanent daran denkt und irgendwie glaubt, eigentlich wäre ich jetzt kurz davor, ein neues Auschwitz hervorzubringen, aber Adorno hat gesagt, ich darf es nicht. Das ist ja totaler Unsinn. Also ich habe es jetzt so überzeichnet, aber ich glaube, das ist so die erste Idee, die sich leicht einstellt bei dieser Art des Imperativs. Es geht da tatsächlich darum, eine Gesellschaft einzurichten, wo Denken und Handeln an, sagen wir mal, Kategorien des Glücks orientiert sind, an Kategorien der Vernunft orientiert sind, was dann in der Tat ein Denken und Handeln wäre, bei dem so etwas wie Auschwitz als das Extrem dessen, was in der Geschichte der Menschheit bisher passiert ist. Und es sind genügend andere Dinge passiert, die sehr dicht daran kommen, da gibt es überhaupt keine Diskussion, überhaupt nicht möglich ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo sich sozusagen diese Aktualität der kritischen Theorie in dem Fall, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederholt, gar nicht mal durch die Faktizität von Auschwitz ergibt, sondern durch die Forderung, Denken und Handeln so einzurichten. Und das ist die Selbstbegründung der kritischen Theorie eigentlich aus einer gesellschaftlichen Situation heraus, die wir tagtäglich erfahren können, sei es jetzt aktuell im Wendland oder bei irgendwelchen Nazi-Übergriffen oder in der ganz alltäglichen Politik bis hin zur Hartz IV. Womit mir jetzt noch viel deutlicher wird, warum es von großer Wichtigkeit ist, auf diejenigen theoretisch denkenden Menschen zurückzukommen, die vor 1914 dieses Projekt versucht haben. Denn die politischen Momente sind dafür die Vorauszusetzenden, also die Entwicklung eines entsprechenden oder die Umsetzung eines solchen Satzes in breiteres politisches Handeln, was wiederum das entsprechende Denken voraussetzt. Und das unter der Voraussetzung dessen, was ich vorhin gesagt habe und auf dem ich, glaube ich, da auch auf jeden Fall bestehen muss. Es gibt diesen Zusammenhang der verdrängten Schuld, der sozusagen über allem schwebt, also auch über jedem Glücksversprechen schwebt, über jedem, über jeder, sagen wir, positiven Utopie, wenn man es so formulieren will, gibt es diesen Zusammenhang des Verdrängten, des kollektiv Verdrängten und des kollektiv auch umschlagen Könnenden. Und aus meiner Sicht besteht die einzige Gewähr, dieses Umschlagen zu verhindern, darin, dass die Menschen sich in Teilgebieten ihres Lebens zumindest politisch Freiheit erkämpfen können, Glück im Hier und Jetzt erkämpfen können, Freiheit, Spielräume, Handlungsmöglichkeiten und Handlungsperspektiven erkämpfen können unter eben den Bedingungen, wie du sie gerade geschildert hast, äußerst repressiven Bedingungen. Also ich würde darauf insistieren, dass es da nicht um was Politisches geht, sondern dass das genau schon eine zu einer bestimmten Zeit sachlich notwendige, aber heute eben höchst diskutable und eben nach meiner Ansicht nicht mehr notwendige Verengung ist. Also nochmal zur Verdeutlichung. Diese Schuld, so wie Hanno das mit Sartre auch meint, ist, um das mit Sartre zu formulieren, eine existenzielle Schuld. Also die auch nicht als, weiß ich nicht, Schuld im Sinne von ich beichte das oder muss mal drüber nachdenken, abgegolten ist. Die hat was zu tun auch mit diesem sartrischen Begriff der Freiheit, dass wir zur Freiheit verurteilt sind. Es ist also keine politische Schuld. Und insofern heißt der kategorische Imperativ von Adorno eben auch nicht, das politische Denken und das politische Handeln so einzurichten. Also es ist sozusagen nicht eine Frage der Wählbarkeit einer Partei. Ja, dass die Politik selber das, wie beim Kosovo-Krieg erstmalig passiert, derart reduziert und dass das denn damit auch abgegolten scheint, wenn man in politischer Verantwortung für trotz und wegen Auschwitz alles Mögliche unternimmt. Bis hin übrigens dann ja zu Norman Peake, der das dann auch noch in Verantwortung gegen Israel mit deutscher Bundeswehrbeteiligung fordert. Das ist genau die Invertierung dieses Satzes und Beweis der Notwendigkeit, diesen kategorischen Imperativ einzuhalten und umzusetzen. Und darauf hoffe ich bei dieser Veranstaltung. Also nicht, dass das sozusagen so ein Lehrstück wird der Zurechtweisung, sondern eine Explikation theoretischer Natur zu verdeutlichen, warum das praktisch unabdingbar ist. So, wir nähern uns einem Verständnis dessen, auf welchen Ebenen wir da, glaube ich, gerade unterwegs sind. Wenn ich da von Politik spreche, dann spreche ich nicht von der Politik, die das irgendwie die Schuld sozusagen erlösen könne oder die Menschen aus der Schuld erlösen könne, sondern ich spreche von der Eroberung der Freiheit des Bewusstseins sozusagen im Kampf gegen die hiesigen und herrschenden Verhältnisse. Und das könnte man ja auch dann mal radikalisieren, und zwar umkehren, und zwar in der Forderung nach der Abschaffung der Beschränkung und der Bonierung des Bewusstseins. Das kann man bestimmt machen. Ich hatte schon fast eine Ahnung, dass es dann auf der Ebene dann jetzt auch weitergeführt wird. Ja, nur erstmal da drin wollte ich nochmal ganz explizit machen, dass dieses Denken und Handeln, um das wir hier sprechen, das voraussetzt, dass das stattfindet. Denn wenn das nicht stattfindet, wird sozusagen der gesellschaftliche Lauf der sein, dass die Schuld als Tat zurückkehrt. Das Verdrängte wiederkommt. Und wir erleben das tatsächlich ja, dass der Antisemitismus enorm zugenommen hat. Also ich weiß nicht, ob wir uns in der Richtung da erstmal auf den Ebenen auch verständigen oder auch nicht. Also das würde ich jedenfalls jetzt gerade nochmal wichtig finden. Ja. Okay. Und dann würde ich, ja, dann würde ich sagen, ja, okay, was bietest du an? Wie bietest zur Überwindung sozusagen dieser das Bewusstsein so? Ich habe so. Okay. Es geht nicht darum, Kritik. Es geht da nicht darum, ein Angebot zu machen, sondern ja. Es geht darum, um nochmal den Begriff zu benutzen, der zu Anfang eine relative zentrale Rolle gespielt hat, den Sinn, den die Menschen sich machen über die Welt, in der sie leben, zu destruieren. Es geht nicht darum, ein Angebot zu machen, sondern es geht darum, die Erfahrung der Ohnmacht der Gesellschaft gegenüber, also das hat verschiedene Bedeutungsebenen, aber das erstmal zu Bewusstsein zu bringen und dann zu radikalisieren. Aber das eine ist die theoretisch reflexive Frage, das andere, der Radikalisierung wäre eine gewisse praktische, die aber sehr eng miteinander zusammenhängen, aber nicht ineinander übergehen. Was ich meine, was diese die Destruierung des Sinnzusammenhangs oder des sinnstiftenden Moments beinhalten könnte, wäre die Stärkung des Subjekts als nicht gesellschaftliches Exemplar, sondern als Individuum, das gerade sich ja dadurch konstituiert, dass es nicht aufgeht im gesellschaftlichen Zusammenhang, sondern als anderes, als davon geschiedenes, als nicht identisches, sich reflektiert in dem Zusammenhang. Und aber das ist meines Erachtens nur negativ möglich. Nur als Erfahrung, dass der individuelle Mensch in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen überflüssig ist. Und letztlich negiert ist, auch wenn dem Subjekt, dem Einzelmenschen, dem Exemplar mannigfaltige Möglichkeiten geboten sind, das Geld, das er durch den Verkauf seiner Arbeitskraft verdient, irgendwie auf den Markt zu tragen. Hm. Ja, das war schon mal was. Das, und da könnte man, den Bogen schlagen in der Reduktion von Millionen von Menschen zu bloßen Exemplaren und letztlich in der absoluten Verdinglichung von Menschen in zu vernichtendes Material in Auschwitz. Und dann eine Reflexionsinstanz über die Welt nach Auschwitz, die jegliche Form von Sinn verloren hat, in Beckets Dramen, die zumindest Adorno in dieser Art und Weise so reflektiert, dass es letztlich die Menschen im Müll wohnen, Müll sprechen und in einer katastrophischen, zerstörten Welt vor sich hin vegetieren. Aber dafür gibt es ja die Kulturindustrie, die diese katastrophische Welt schön macht. Also, als Provokation jetzt mal reingeschmissen, sprich, aber diese Erfahrung, das wäre halt meine These, ne? Dieser Negativität, die ist, da ist dann eben doch Erfahrung möglich, nämlich in der politischen Auseinandersetzung im Hier und Jetzt. Man könnte auch sagen, die ist in der psychoanalytischen Therapie möglich als Erfahrung. Aber ich glaube, du kommst über Probleme, die das Ganze, also die in der Forderung, kritische Theorie unmittelbar in Praktisches umzusetzen, nicht drumherum. Also sei es sowas wie, was ich anbringe mit der psychoanalytischen Behandlung, die ja das Individualsubjekt stärkt, aber das Problem da aufwirft, dass ein Seiteneffekt davon ist, dass dieses Individuum in bestimmten Momenten fit gemacht ist, die Zumutung dieser Gesellschaft zu ertragen oder damit umgehen zu können. Also Verhältnisse, die kaum lebenswert sind oder die ein Leben kaum möglich machen. Also ich sage, man hat ja in seiner Essay-Sammlung das Land der unbegrenzten Unzumutbarkeiten die 1000-Kilometer-Couch gefordert. Also das ferner vielleicht als Angebot. Nicht für dich, ne? Aber ich meine, das Problem, was wir haben, ist, du darfst nicht über 1906 reden, also redest du einfach immer weiter über 2010 und die Sendung kriegt was Endloses. Die Fragen, die wir jetzt aufwerfen, sind zentrale Fragen, die genau da sind, wo die Veranstaltung dann anknüpfen. Gleichwohl will ich nochmal auf eine Sache insistieren. Mit einem schönen Satz von Adorno, den ich neulich nochmal gefunden habe. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang der formuliert wurde von Adorno, nämlich: Wer denkt, ist nicht wütend. Und man kann das umdrehen. Wer wütend ist, denkt nicht. Das glaube ich auch für alle diejenigen, die irgendwie ihr Lebenszweck darin sehen, als erklärte Linke oder wie auch immer gesellschaftlich Verortete auf alles rumzuhacken, was ihnen irgendwie nicht in ihre relativ kleine Welt, die aus verschiedenen Verschwörungstheorien zusammengenagelt ist, passt. Wer handelt, ist wütend. Kommt gelegentlich vor. Benjamin fordert das zum Beispiel in den Geschichtsthesen: Der Hass und der Opferwille ist notwendig für die gelingende Revolution, beziehungsweise hat sich im historisch-messianischen Sinne auch ganz selbstverständlich so viel Wut über die Jahrhunderte aufgeladen. Aber wer denkt, ist nicht wütend. Und ich glaube, das gehört mit zu diesem Motiv, Denken und Handeln so einzurichten. Also es gehört auf Seiten des Handelns eine eben Praxis dazu, die in gewissem Maße auch wütend sein muss und eben nicht eine Befriedung ist, eben keine integrative Praxis darstellt. Nicht? Also das heißt, was wir jetzt ansprechen mit Antisemitismus, gilt genauso für Rassismus. Ja? Und auch gerade in einer Gesellschaft, die Gott sei Dank konkret nicht vor einem neuen Auschwitz steht, aber tatsächlich, was die Asylpolitik, die sogenannte, angeht, mit Zuständen zu tun hat, die auch nicht gerade auf der Seite der Menschlichkeit verbucht werden können. Und das Entscheidende ist aber genau an dieser Stelle, als Versuch, da einen Bogen reinzubekommen, weil wir über kritische Theorie reden und die Notwendigkeit der Praxis, eben doch auf die Differenz von Theorie und Praxis zu insistieren, dass nämlich diese Wut, die vielleicht auch irrational da ist, die spontan da ist, die ausbricht, weder dazu gut sein kann, aus ihr unmittelbar im Sinne des Aktionismus irgendwelche Parolen abzuleiten, noch dazu gut sein kann, dass man sie zum Prinzip des Denkens macht. Und das steckt für mich auch in diesem Imperativ drin, sozusagen eine permanente Selbstverortung zu betreiben der Theorie in Hinblick auf Praxis und auch der Praxis in Hinblick auf eine theoretische Fundierung. Und Werner, du hast jetzt dieses Motiv der Schuld reingebracht, nochmal auch in Hinblick auf diese Perspektive oder Utopie des Glücks. Und genau das bezeichnet ja vielleicht dass die Dialektik der Aufklärung, die philosophischen Fragmente von Adorno und Horkheimer enden damit, dass eben das Leben unter einem Bann steht. Und dieser Bann ist geschichtlich real. Der ist genau dieser Bann. Dass die Schuld verschränkt ist mit der Möglichkeit des Glücks. Und das aufzuspringen wäre eben ein Zustand herzustellen, der heißen würde, letztes Adorno-Zitat und mein dritter Versuch des Schlusswortes, ein Leben ohne Angst. Und das halte ich für entscheidend. Also solange dann doch Politik, mache ich selber kein Schlusswort draus, also solange Politik so funktioniert, dass sie Angst produziert und Angst produzieren will, ist es keine kritische Theorie und keine emanzipatorische Praxis. Und hast du mir eigentlich da schon wieder ganz groß was vorgelegt, aber wir haben tatsächlich deutlich überzogen. Hanno und Roger, vielen Dank für euren Besuch heute hier. Und ich setze darauf, dass wir dann doch da aus dieser Veranstaltung ein weiteres Stück klüger hervorgehen werden.